Die Teilnehmer der vierten Aktivistenkonferenz des Fischereiwesens der koreanischen Volksarmee besuchten die heilige Stätte der Revolution Mangyongdae, Geburtsort von Präsidentin Kim Il-sung. Sie besichtigten den Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong, das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg, den Palast der Wissenschaft und Technologie, das Naturkundemuseum und den zentralen Zoologischen Garten.